Erster ein Lied von David. Herr, ich rufe dich. Bitte komm schnell zu mir. Hör auf meine Stimme. Zweiter, mein Gebet soll wie Rauch zu dir aufsteigen. Ich hebe meine Hände zu dir hoch. Dritter, hier, pass auf meinen Mund auf. Ich will keine schlechten Worte sagen. Vierter, mein Herz soll nichts Böses wollen. Ich will nicht mit schlechten Menschen arbeiten. Fünfter, ein guter Mensch darf mich korrigieren. Das ist wie gutes Öl auf meinem Kopf. Sechster, ihre Richter fallen tief vom Felsen. Dann hören sie meine freundlichen Worte. Siebter, unsere Knochen liegen auf dem Boden. Wir sind sehr nah beim Tod. Achter, aber ich sehe auf dich, Herr. Du bist mein Schutz. Lass mich bitte leben. Neunter, schütze mich vor den Fallen. Böse Menschen haben sie für mich gebaut. Zehnter, die bösen Menschen sollen in ihre eigenen Netze fallen. Ich gehe sicher vorbei.